Staatsvertrauen und die Rolle der Solidarität. Es gibt solidarische und weniger solidarische Gesellschaften. Solidarische Gesellschaften haben weniger Verteilungskämpfe, weniger Inflation und sind tendenziell produktiver. In ihnen ist das gesellschaftliche Vertrauen in die Objektivität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit staatlicher Institutionen größer. Die Bürger sind im Durchschnitt gesetzestreuer und ehrlicher bei der Steuerzahlung. Da sie auf staatliche Institutionen und ihre Leistungsfähigkeit mehr vertrauen, ist auch der Abgabenwiderstand geringer. Dieser Grad des Vertrauens gründet häufig auf Erfahrungen, die viele Jahrhunderte alt und quasi in den sozialen Genen der Gesellschaft tief verankert sind. Dazu zwei Beispiele. Das Habsburger Reich war bekannt für seine zuverlässige und weitgehend unbestechliche Bürokratie. Entsprechend hoch war das Vertrauen der Bürger in staatliche Institutionen. Das Habsburger Reich ging vor 93 Jahren unter. Aber noch heute ergeben Untersuchungen in Polen, der Ukraine, Rumänien oder Staaten des ehemaligen Jugoslawien, dass in den ehemals zum Habsburger Reich gehörenden Landesteilen das Vertrauen in staatliche Institutionen deutlich höher ist. Italien war vor der staatlichen Einigung durch Garibaldi im Jahre 1860 über 800 Jahre praktisch dreigeteilt gewesen, nämlich in den von freien Städten selbst verwalteten bzw. von den deutschen und später österreichischen Kaisern beherrschten Norden, den Kirchenstaat in der Mitte Italiens und das Königreich beider Sizilien mit der Hauptstadt Caserta im Süden. Auch heute noch, 150 Jahre nach Herstellung der staatlichen Einheit, folgen Verwaltungspraxis, Gesetzesanwendung und vorherrschende gesellschaftliche Mentalitäten dieser alten Einteilung. Korruptionsgrad und Bürokratismus nehmen von Norden nach Süden deutlich zu. Der Gewerbefleiß dagegen nimmt ab. Während das wirtschaftliche Niveau der Po-Ebene mit jenem Bayerns vergleichbar ist, fühlt man sich in Apulien oder Sizilien vielfach eher an Griechenland erinnert. Am Problem des Mezzogiorno sind bis heute alle italienischen Regierungen trotz gigantischer Finanzflüsse in den Süden gescheitert. Dagegen ist das autonome Südtirol nach dem Zweiten Weltkrieg in Italien eine besondere Insel des Wohlstands mit einer von Korruption bemerkenswert freien Verwaltung geworden. Nach meiner Einschätzung wird auch europäischen Institutionen und europäischer Rechtssetzung in Italien nicht in wenigen Jahrzehnten das gelingen, was die Italiener selbst über 150 Jahre nicht geschafft haben, nämlich Rechtsstaatlichkeit, Verwaltungseffizienz und Gesetzestreue auf ein einigermaßen einheitliches, mitteleuropäischen Maßstäben genügendes Niveau zu bringen. Man wird also für Europa und, wenn sie Bestand haben soll, auch für die Europäische Währungsunion, Regeln und Verfahrensweisen finden müssen, die dem Fortbestand solcher Unterschiede realistisch Rechnung tragen. Das beginnt bei Begrifflichkeiten. Wenn im Zusammenhang mit der Staatsschuldenkrise in der Eurozone von Solidarität die Rede ist, dann meinen die Vertreter der von der Schuldenkrise betroffenen Südstaaten damit günstigere Zinsen, mehr staatliche Garantien, mehr Zuschüsse aus den Nordstaaten und Ähnliches. Jene wiederum, die in den Nordstaaten für mehr Solidarität plädieren, projizieren gerne ihr schlechtes Gewissen, das sich sonst auf die Armut in der Dritten Welt oder auf die Bedürftigkeit der Sozialhilfeempfänger im eigenen Land richtet, auf die finanziellen Schwierigkeiten der Sonnenstaaten im Süden der Währungsunion. Dabei geraten allerdings unterschiedliche Begriffe von Solidarität durcheinander. In Ländern mit hohem Staatsvertrauen versteht man Solidarität mehr im Sinne von geben statt im Sinne von nehmen. In Ländern mit niedrigem Staatsvertrauen ist dies umgekehrt. Zwei Begriffe von Solidarität stehen sich gegenüber. Der falsche Begriff von Solidarität ist: Gib mir ab, weil du mehr hast. Der richtige Begriff von Solidarität ist: Wir finanzieren dort gemeinsam, wo dies den Gesamtwohlstand erhöht. Wir verteilen um, weil der Starke den Schwachen stützt und schützt. Zur intelligenten Ausübung von Solidarität gehört auch der Grundsatz: Wir berücksichtigen den unaufhebbar eigennützigen Antrieb des Menschen und achten darauf, dass Anreize zu Fleiß, Anstrengung und wirtschaftlichem Verhalten möglichst nicht gehemmt, sondern unterstützt werden. Zur richtigen Art von Solidarität gehört es, grundsätzlich dort nicht zu helfen, wo sich der mögliche Adressat aufgrund seiner objektiven Möglichkeiten auch selber helfen könnte. Jede richtige Art von Solidarität gründet auf dem Subsidiaritätsprinzip und findet in ihm auch ihre Grenzen. Bezogen auf das Thema Staatsfinanzen heißt dies: Soweit ein Staat objektiv die Möglichkeit hat, durch Einnahmeerhöhungen und Ausgabesenkungen und begleitende Reformen seine Staatsfinanzen auf einen soliden Kurs zu führen, so lange besteht keine objektive Hilfsbedürftigkeit. Im Gegenteil. Wenn und soweit die Schieflage der Staatsfinanzen an politischen Hemmnissen liegt, weil die Regierungen unfähig sind oder die Regierten nicht sparen wollen oder was auch immer, solange ist jede Hilfe grundsätzlich kontraproduktiv, denn sie hemmt die Reformkräfte im Land. Dies ist der Maßstab, den ich im Folgenden anlege. Ein Staat, der sich durch seine Tradition das Vertrauen der Bürger und der Investoren erworben hat, kann sich übrigens auch höhere Schulden leisten und muss für sie weniger Zinsen zahlen. Im Jahre 1788 wurde Frankreich insolvent, obwohl die Schuldenquote, nach den Maßstäben von heute berechnet, nur 64% des Sozialprodukts betrug. Dafür aber wollten die Gläubiger 12% Zinsen haben. Zur gleichen Zeit hatte England eine Schuldenquote von 182% des Sozialprodukts und musste nur 8% Zinsen zahlen. Die damals hohe britische Schuldenquote war Ausdruck einer sozialen Wahl. Die britischen Bürger bewilligten im Parlament lieber neue Schulden als neue Steuern. Das Land fuhr gar nicht schlecht damit. Die wohlhabenden Bürger konnten ihr Geld anlegen und hatten gleichzeitig eine sichere Verzinsung ihres Vermögens.